Laiennest. Transparenz für die Ohren. Sehr schön. Wunderbar. Dann können wir gleich mal loslegen. Es ist 21 Uhr am Montagabend. Herzlich willkommen zur Sprechstunde des Bundesvorstands. Seko, ich glaube, wir wechseln uns jetzt gerade ab. Heute auf dem Podium haben wir den Seko, die Hermi und die Astrid. Und wie immer würde ich euch bitten, dass ihr einfach von eurer letzten Woche erzählt. Ja, schönen guten Abend von mir. Ich mache einfach mal den Anfang. Wir hatten letzte Woche einen Volksfest-Stammtisch. Das ist eine gute Möglichkeit, um mal am Stammtisch ein größeres Glas Bier in die Hand zu bekommen, zumindest in Bayern. Dann haben wir ein bisschen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, ein paar PMs produziert, freigegeben und so weiter. Und am Wochenende war ich privat unterwegs, was zwischendurch auch ausgesprochen angenehm ist. Ja, ansonsten, ich mache mal ganz einfach. Hermi habe ich gesehen, ist auch da. Hi Hermi, willst du weitermachen oder brauchen wir BIM dazu? Ja, einen schönen guten Abend. Ich mache gerne weiter. Ich mache es auch ganz kurz. Letzte Woche war irgendwie so das übliche Gedöns, 20 Millionen Dinge, von denen man nicht genau mehr wiedergeben kann, was man gemacht hat, aber man war unglaublich beschäftigt. Auf jeden Fall war ich auch wie üblich mittwochs immer in meiner Kreistagsfraktion unterwegs als Geschäftsführer und habe da irgendwie Kram gemacht. Ich habe mich am Donnerstagabend mit meinem noch Kollegen Marc zum Abendessen getroffen, der bei der Gamescom war. Und das ist ja quasi bei mir um die Ecke und dann haben wir das zum Anlass genommen, uns dann mal zu treffen. Dann war ich am Freitag direkt auf dem Weg nach Berlin, um da bei der Kassenprüfung des P-Shops mal dabei zu sein. Dann war ich am Samstag immer noch in Berlin und war mal kurz bei den Friedrichshainern bei ihrem Infostand dabei, bevor ich nach Hause gefahren bin. Und am Sonntag war auch irgendwas, ich weiß nur nicht mehr was. Keine Ahnung. Aber das war so im Grunde. Ach ja, genau, Kandidatengrillen war da irgendwie. Genau. Das war's. Tja, dann machen wir es doch gleich so. Ich schmeiß das Mikro einmal Astrid zu. Ja, fange ich gerne auf. Schönen guten Abend erstmal. Ja, was habe ich gemacht? Oh Gott, alles Mögliche. Unheimlich viel Orga, Krempel, Kram, Zeug, Fu. Sekon-Mambel, nochmal ein Stück Orga wegen der Geburtstagsfete. Diese Partei wird ja 10 Jahre alt, habe ich gehört. Und da sollen ja Dinge passieren aus Gründen. Und ansonsten Mails beantwortet in allen Sprachen, derer ich mächtig bin. Ja, das ist so das Rundum-Ding, was ich so in der letzten Woche gemacht habe. Dankeschön, Astrid. So, dann kämen wir zu den Fragen, die jeder hier an den Bundesvorstand stellen möchte. Wie immer haben die Wortmeldungen am Mikro Vorrang. Im Moment haben wir im Pad sowieso auch keinen, der eine Frage eingetragen hat, aber wir haben schon den Bastian da. Bitteschön. Ja, wie zu befürchten war. Schönen guten Abend. Das ist ja die letzte Bundesvorstandssprechstunde des amtierenden Bundesvorstandes, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann mich auch irren, aber ihr werdet ja natürlich, das setze ich mal voraus, einen umfangreichen Tätigkeitsbericht und das ganz Gedöns auf dem Parteitag abgeben. Das interessiert mich nur peripher. Was mich interessiert, zumindest von den drei Anwesenden, liegt ja wieder ein Jahr hinter uns. Was hat euch besonders geärgert? Was hat euch besonders gefreut oder gut getan? Vielleicht wäre das mal so eine Möglichkeit, ein Fazit zu ziehen, ohne alles im Detail zu besprechen. Aber ich wurde gerade gestern auch gerügt, ich hätte so wenig von mir Persönliches erzählt. Weiß ich gar nicht, ob das sein muss, aber vielleicht kann man das damit vermischen, sodass man so eigentlich so einen Eindruck hat, wie so ein Jahr empfunden worden ist. Das würde mich interessieren. Dankeschön. Ja, Mensch, da fange ich doch gleich mal an. Also was mich geärgert hat, naja, geärgert ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was mich ab und an doch schon ein bisschen genervt hat, waren Anfeindungen auf Twitter von Leuten, von denen du es eigentlich nicht erwartet hast, dass sie da nicht in der Lage sind, Kritik sachlich zu äußern und auch direkt zu adressieren, sondern ein Medium suchen, um sich mit Kritik zu profilieren. Das war mitunter so ein bisschen enttäuschend. Aber gut, ist halt so. Ja, was hat mich gefreut? Gefreut hat mich das positive Feedback zu einzelnen Aktionen. Gefreut hat mich, dass immer noch eine ganze Reihe von Leuten da sind, die an die gemeinsamen Ziele glauben und nicht aufgeben. Gefreut hat mich das positive Gefühl, das man bekommt, wenn man die Twitter-Facebook-Blase verlässt und zu Parteitagen fährt. Das ist dort ein ganz anderes Miteinander. Offensichtlich ist es doch ein gravierender Unterschied, ob man vermeintlich anonym im Netz irgendjemanden mal ordentlich die Meinung twittert oder ob man in Real Life sagt, hey, ich habe da mal eine Frage, kannst du das erklären? Also insgesamt muss ich sagen, Real Life ist schon durchaus was wert und bringt mitunter eine ganze Menge positive Erfahrungen im Umgang miteinander. Ja, und insgesamt hatte ich mir gewünscht, ein paar Dinge fertig machen zu können. Also ich hätte gerne endlich mal einen Basisentscheid, aber das ist in dieser Partei eine Totgeburt. Also da hängen so viele politische Interessen daran und da wird so viel im Hintergrund gemacht, dass da am Ende irgendwann einfach nur sagen kannst, ja, dann lass es halt. Wenn ihr nicht in der Lage seid, das Ding laufen zu lassen, dann ist es halt tot. Ich hänge auch mein Seelenheil nicht dran. Ja, und was mir ausgesprochen gut gefallen hat, war die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen. Wir haben dieses Jahr das Problem gehabt, dass ein paar Leute einfach, verbrannt sind, also ausgepowert sind. Das ist schade und tut mir wirklich auch für die Einzelnen leid. Ich habe versucht, da auch zu unterstützen, wo immer ich konnte. Aber insgesamt muss ich sagen, ist die Arbeit in diesem Vorstand trotz aller immer wieder mal vorkommenden, kleinen Diskrepanzen in der Ideallinie doch ausgesprochen unterhaltsam und konstruktiv und erfreulich gewesen. Also alleine dafür lohnt sich das Ganze schon. Dazu kommt noch die Zusammenarbeit mit dem Bundespresseteam. Auch da sind Menschen dabei, die unglaublich viel getan haben in den letzten 12 Monaten und tagtäglich da waren und nicht aufgegeben haben und mich ein zweites Mal angerufen haben, wenn ich beim ersten Mal nicht erreicht war und. Also da ist schon sehr, sehr viel Positives, über das man sich tatsächlich oder über das ich mich persönlich immer wieder freue. Habe fertig. An wen schmeißt du jetzt das Mikrofon weiter? Können wir uns auf die Reihenfolge einigen? Ja, ich mache das von unten nach oben, so wie ich euch hier sehe, Herr Med, dann bist du nämlich gleich wieder die Nächste. Okay, cool, danke. Ich fange an mit dem, was gut war, weil das fällt mir spontan ein. Ich weiß, das klingt inzwischen etwas abgedroschen, weil ich da immer wieder drauf rumreite, aber dieses ganze Mitgliederhandbuch/Willkommenspaket für Mitglieder ist tatsächlich eine Sache, die mich unglaublich freut. Also bei der LMV Berlin Anfang des Jahres, glaube ich, war das, hat mir Gordon den ersten Probedruck in die Hand gedrückt und ich musste mir tatsächlich so ein sentimentales Tränchen verkneifen, weil es einfach eine scheiß Arbeit war, das alles irgendwie zu organisieren und durchzukriegen, dass es funktioniert. Und jetzt habe ich Freitagabend eine Charge von diesen Willkommenspaketen für neue Mitglieder selber eingepackt und eingetütet und habe Buttons noch mit dazugelegt und ein Grundsatzprogramm und einen Kugelschreiber und ein schönes Anschreiben mit dem Mitgliedsausweis. Und das war echt eine coole Sache, weil das ist so das erste Mal, seit ich in einem Bundesvorstand bin, gemerkt habe, da kommt irgendwie ein Produkt raus bei der ganzen Arbeit und Energie, die man reinsteckt. Und das ist eine Sache, die mir Freude macht und die hoffentlich auch den Leuten Freude macht, die es dann irgendwie in der Post haben und den Umschlag aufmachen und irgendwie irgendwas Wertiges in der Hand haben und irgendwie sich vielleicht in dieser Partei mehr willkommen heißen. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Da bin ich auch sehr dankbar, dass alle Landesverbände da so konstruktiv mitmachen und sich die Kosten dafür aufteilen. Das ist sehr cool. Was mir nicht gefallen hat Oder was sehr ärgerlich war, ist, dass einfach zu viele Dinge liegen bleiben, weil einfach irgendwie nicht genug Zeit ist, um sich da wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen und dass man gerne Entscheidungen einfach irgendwie vor sich herschiebt, weil man, wie gesagt, einfach immer so viel um die Ohren hat und so viel zu tun hat, dass man meistens nur die Dinge entscheidet, die gerade dringend brennen und Priorität haben. Und der Rest ist halt nicht so dringend, dann lässt man den halt liegen. Also das ist eine Sache, die ich sehr viel um mich herum wahrnehme. Das ist eine Sache, die ich bei mir selber auch wahrnehme. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem bei Vorständen in dieser Partei allgemein, dass man immer sich von den Ereignissen irgendwie teilweise überrollen lässt oder nie proaktiv unterwegs ist. Da müssen wir unbedingt dran arbeiten, insgesamt als Partei. Also sei es jetzt Wahlkampf oder irgendein Aktionstag, das ist wie Weihnachten, das ist hups einfach da und man hat vergessen, die Geschenke zu kaufen. Ich finde, da müssen wir alle mehr dran arbeiten, dass wir mehr vorausschauen haben. Habe fertig. Super. Dann, Carsten, was tust du hier? Oh, bin ich aufgefallen. Guten Abend. Ja, okay. Durch. Du hast mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht, aber ich finde gleich wieder zurück zur Fassung. Astrid, darf ich das Mikro trotzdem erst an dich schmeißen, bevor Carsten auch was sagen darf? Ja, ich habe schon eine Beule am Kopf. Klar darfst du. Ja, was mich geärgert hat, wirklich geärgert hat, das war diese Kritik von hinten in die Hacken. Und da rede ich jetzt nicht von Angeranze auf Twitter, das nervt natürlich unendlich. Aber ich finde es immer wieder ganz toll, dass Leute ihre Kritik kreuz und quer durch die Gegend streuen, nur nicht dem sagen, den es betrifft. Und es ist halt dumm, dass sowas eigentlich immer dann bei einem ankommt und dann kommt es natürlich schräg, weil es über Dritte kommt. Das ist unschön und ich finde, das könnten wir uns alle miteinander mal abgewöhnen. Ansonsten, was das Leben nicht einfacher gemacht hat, war die Tatsache, dass dadurch, dass wir eben wenig Leute haben, die arbeiten und die auch dadurch permanent überlastet sind, die Orga relativ zäh läuft. Dafür gibt's natürlich auch haufenweise Erwartungen von denen, die dann noch nicht mal am Infostand auftauchen. Das finde ich auch immer etwas demotivierend. Das zu den Dingen, die ärgerlich sind, beziehungsweise mich richtig echt genervt haben. Was mir Freude gemacht hat, ist die Tatsache, dass trotzdem Dinge klappen. Schöne Beispiele dafür sind der TDPA auf Bundesebene, die Marina Kassel und was ich ganz, ganz toll fand, war die Nummer mit den 1000 Stimmen gegen TTIP und CETA. Gerade die Aktion läuft ja noch. Ich rufe nochmal auf, beteiligt euch um Himmels Willen, damit da wirklich auf der Website viele, viele Menschen sich einfach dazu äußern. Ein richtiges Highlight so in dieser Vorstandszeit war der Besuch bei der NRW-Fraktion. Vielen Dank für die Einladung, falls jemand da ist. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil man da auch wirklich mal live sieht, wofür man den ganzen Kram eigentlich macht, mit dem man sich so tagtäglich abrackert in dieser Partei. Und das ist sehr, sehr schön einfach zu sehen, dass das diese Ergebnisse zeitigt. Was auch sehr viel Freude gemacht hat und was man an der Stelle jetzt auch mal wirklich laut sagen sollte, das ist die Zusammenarbeit in diesem Vorstand. Das ist einfach ein sagenhaftes Team. Man kann sich wirklich auf die anderen verlassen. Man kann sich auch mal wirklich heftig fetzen, ohne dass einem das wirklich irgendwo übel genommen wird. Und wenn man Unterstützung braucht, dann kriegt man sie. Ich bedanke mich an der Stelle mal ganz, ganz herzlich bei den Kollegen, weil das war gerade auch in der Hinsicht ein tolles Jahr. Sehr schön. Dann käme jetzt Carsten. Carsten, hast du mitbekommen, was Aufgabe ist? Ich entnehme dem so, hey, das hat mir total gut gefallen und das war total scheiße, ja? Ja, so ungefähr, also so ähnlich wie bei einer Oscar-Verleihung. Du hättest damit anfangen können, ich danke meiner Großmutter und. Aber ja. Ja, das tue ich natürlich. wenn es jetzt um die aktuelle Bufo-Zeit geht, was ist nicht so toll? Gott, da könnte man jetzt dies ein oder andere aufführen. Gott, ich habe mir das alles gar nicht so gemerkt. Was mir immer nicht gefällt, ist, wenn Menschen die Aufgaben übernehmen, nicht den Arsch in der Hose haben, diese Aufgaben entweder bis zum Ende zu führen oder aber zu sagen, hey, es geht nicht mehr, weil, und ich muss das abgeben. Das würde ich ganz große Klasse finden, egal auf welcher Ebene, anstatt klammheimlich zu verschwinden oder ab und zu nur noch mal reinzugucken und ja, kluge Ratschläge zu geben. Die helfen dann auch nicht weiter. Aber ich sehe es alles positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja wie immer so im Leben. Das Negative verdrängt man relativ schnell und da muss ich mich dem von Astrid anschließen. Es war also wieder mal ein tolles Jahr, muss ich sagen, mit dem Vorstand. Arbeite ich sehr gerne mit zusammen, kann mich da auch nur bei ganz vielen Leuten, aber nicht nur in diesem Bundesvorstand, sondern auch drumherum bedanken, die überhaupt diese Arbeit möglich machen. Und ja, hey, ich hoffe auf ein kommendes Jahr. Dankeschön, Carsten. Ja, also an der Stelle auch vielen Dank an euch. Das muss ich jetzt schon mal machen. Ich arbeite mit etlichen von euch sehr gut zusammen und gerade was den Workflow anbetrifft, das ist nicht nur eine Steigerung zu dem, was wir zuvor hatten, sondern es läuft im Rahmen des Möglichen. Man kann immer an diversen Punkten noch was verbessern, aber in dem Sinne, Dank an euch alle. So, der Bastian steht wieder am Mikro und möchte auch was sagen. Naja, ist ja kein anderer da und ich würde den Faden gerne fortführen. Also gerade ist gesagt, wenn man so ein Projekt hat, in dem man lange arbeitet und das hat man dann tatsächlich irgendwie in der Hand, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja auch gerade so ein paar Technikprojekte hier angeschoben, die endlich funktionieren, die lange gebraucht haben. Also das ist so ein Benefit, den man sich selber liefern kann. Ich habe drei Nachfragen. Erstens, der Seko hat gesagt, Relive ist doch was wert. Ja. Wie sehen das so die anderen? Ist Ihnen dieses Relive doch eine andere Welt, als wenn man sich in diese Twitter-Bubble und dieses ganze Mailing-Gedöns reinbegibt und muss man dieses Twitter-Bubble und Konsort überhaupt wirklich ernst nehmen? Ist das nicht nur eine Provokation? Sollte man eigentlich viel gelassener sein? Zweite, gefühlte Zeit habe ich mir aufgeschrieben. Ist das Gefühl, das Zeitgefühl so, ein schnell vergangenes Jahr oder ein zäh vergangenes Jahr? Es war natürlich real immer das gleiche Jahr, aber hat man das Gefühl gehabt, das ist aber schnell rumgegangen oder nicht? Und ich weiß nicht, von wem das kam, Ausgebrannte. Ja, habe ich auch so wahrgenommen, dass es Ausgebrannte gibt. Wie kann man das vermeiden? Wie kann man im Vorfeld Leute aus dem Feuer nehmen, sodass das gar nicht erst passiert, sodass es vielleicht auch einen ganz sanften Übergang gibt? Dankeschön. Was meint ihr, Leute? Soll ich einfach nochmal wieder anfangen oder wollen wir eine andere Reihenfolge? Also ich hätte spontan eine Antwort. Eine Antwort auf drei Fragen. Also vor allem zum letzten Teil der Frage, wie man verhindern kann, dass Menschen ausbrennen. Man kann da von außen nur einen begrenzten Blick drauf haben. Und wenn irgendjemand zu viele Aufgaben übernimmt und man merkt, das funktioniert nicht mehr, dann kann man die Person darauf ansprechen. In der Regel erfahrungsgemäß möchte das aber niemand zugeben, dass er ein Problem hat oder er möchte nicht drüber sprechen oder versucht es irgendwie abzubügeln oder zu überspielen. Ich finde das schwierig, da in irgendeiner Form Verantwortung für andere zu übernehmen, auch wenn ich gerne bereit bin, Leute irgendwie mal irgendwie bei einem Gespräch beiseite zu nehmen und zu sagen, hey, mach mal ein bisschen langsamer. Es hilft aber in der Regel nichts und die Leute müssen selber für sich gucken, wie viel sie bereit sind zu geben, wie viel sie noch geben können und für sich selber die Entscheidung zu treffen, einfach aufzuhören. Und wie Carsten schon sagte, dann erwarte ich eigentlich auch von einem erwachsenen, halbwegs vernunftbegabten Menschen, dass er dann auch irgendwie sagt, hey Leute, ich kann jetzt gerade nicht mehr aus Gründen, das ist vollkommen legitim und da wird auch nie irgendjemand was dagegen haben, aber einfach so ehrlich zu sich selbst und auch zu den anderen zu sein, zu sagen, so, mir reicht's jetzt, kann nicht mehr, rechnet nicht mehr mit mir. Und damit ist allen schon unglaublich viel geholfen, aber einfach zu verschwinden und versuchen, das zu vertuschen oder zu überspielen, das hilft keinem, weil jeder sich dann irgendwie drauf verlässt, dass Dinge erledigt werden, es passiert nichts, man weiß nicht, was los ist, das ist sehr ärgerlich. Noch jemand? War aber eigentlich eine schöne, ganz schöne Ansage, oder? Kann man es unterschreiben? Ja, definitiv. Ein Teil der Frage von Bastian war, ob es ein schnell vergangenes oder ein zähes Jahr war, wenn ich mich recht erinnere. Es war ein schnell vergangenes Jahr. Es war ereignisreich, es ist viel passiert und demzufolge war es ruckzuck rum. Also zumindest aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie meine Kollegen das sehen. Ja, das sieht bei mir auch so aus. Es ist ja auch immer so eine Geschichte, wie arbeitsreich denn so ein Zeitraum, ob das ein Jahr ist oder ein Quartal oder was der Teufel nicht, was gefüllt ist. Und dann vergeht die Zeit natürlich auch verdammt schnell. Manchmal zu schnell oder viel zu schnell, um halt entsprechende Projekte oder Workflows umzusetzen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber hey, ja, manchmal leider nicht anders zu schaffen. Die Frage war auch noch nach Twitter. Die Frage ist ja immer, wie ernst nimmt man Twitter oder wie ernst soll und kann man Twitter nehmen? Für mich ist Twitter ein Kommunikationsmittel, um schnell mal den einen oder anderen kurz anzuschreiben oder einen Kontakt herzustellen. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, vieles oder alles ernst zu nehmen, was über Twitter öffentlich läuft, ich glaube, dann wäre es vorbei. Das ist eine Geschichte, wo ich mir das ein oder andere rauspicke. Ist ein Lernfaktor. Man muss wissen, was kann man nehmen und was kann man getrost auch beiseite legen. Ja, ich habe es auf dem Bundesparteitag schon mal gesagt und dafür viele erregte Kommentare bekommen. Man kann Twitter wunderbar nutzen, um sich mit jemandem zum Kaffee zu verabreden, aber für eine tiefgreifende Diskussion sind die Möglichkeiten dieses Mediums einfach zu begrenzt. Und demzufolge sehe ich das genau wie Carsten. Es ist eine gute Möglichkeit, um ab und an mal zu gucken, was gerade wichtig ist, was den Leuten auf der Seele brennt. Es ist eine gute Möglichkeit, um schnell einen Kontakt zu jemandem herzustellen. Und damit ist dann das Wichtige davon eigentlich auch schon wieder erledigt. Ja, vor allen Dingen ist Twitter ist so ein Empörungsmedium, weil es ist ganz oft, dass dich irgendjemand öffentlich über Twitter anschreibt, am besten auch noch mit einem Punkt oder mit dem ersten Wort vor deinem Twitter, Nick, damit es auch alle lesen, um dich auf irgendeinen vermeintlichen Fehler hinzuweisen. Wenn ich mal so verliere, wie viele Mails ich da hingegen oder Anrufe ich bekommen habe mit einem Hinweis, hey, da läuft irgendwas im Bogen, das ist verschwindend gering. Und da muss ich mich fragen, geht es dann darum, einen Fehler aufzuzeigen und zu sagen, hey, da läuft was schief, also nur als Hinweis, oder geht es darum, einen großen irgendetwas aufzubauschen oder so. Aber Bastian schreibt gerade, die Frage war, ob ihr Real Life tatsächlich als andere Welt wahrnehmt und daher sollte man Twitter etc. ausblenden. Da muss ich mal ganz klar sagen, ich lebe jeden Tag im Real Life. Also ich stehe morgens auf, wie ihr nun wahrscheinlich auch, hoffe ich zumindest, und muss in die Firma, ins Office und das ist alles Real Life. Also nein, ich lebe nicht in einer Parallelwelt. Ich ziehe natürlich auch Real-Life-Treffen vor, aber das lässt sich halt in vielen Situationen leider nicht umsetzen. Ich glaube, andere Welt trifft es nicht so ganz. Was aber halt schon ist ein spürbar anderes Sozialverhalten der Gattung Mensch, wenn man Twitter und Facebook mit Real-Life-Treffen vergleicht. Ja, definitiv. Twitter benutze ich, wie ich ein Telefon benutze, oder auch mein E-Mail-Account. Es ist halt eine Möglichkeit, relativ fix zu kommunizieren. Und das ist eigentlich alles, was Twitter ist. Ja, und ansonsten ist es halt tatsächlich so, dass man da doch kommunikativ ein bisschen eingeschränkt ist und die sowieso schon deutlich härter rüberkommende schriftliche Kommunikation auf Twitter schon manchmal gewaltig zur Ohrfeige wird. Und es gibt natürlich auf Twitter sehr viele, sehr ungezogene Menschen. Ja, mei, damit muss man dann halt umgehen. Ich glaube, ich nehme das teilweise ein bisschen anders wahr als ihr. Entschuldigung. Also wenn ich Bastians Frage so im Chat lese, ich nehme das Leben da draußen in Anführungszeichen tatsächlich ganz anders wahr als diese ewige Piraten-Twitter-Bubble. Also wenn ich ehrlich bin, Twitter nutze ich ja, um tatsächlich mit den Leuten im Piratenumfeld in irgendeiner Form zu kommunizieren, weil man nämlich sonst das meiste nicht mitbekommt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das will ich nicht werten. Ich stelle es einfach fest. Und sobald man mal Twitter ausmacht und sich mal ein Wochenende nicht damit beschäftigt, hat man entweder wahnsinnig wichtige Dinge nicht verpasst oder man hat irgendwie den neuesten Skandal oder die größte Empörung irgendwie nicht mitbekommen. Und da draußen trifft man dann plötzlich auf Leute außerhalb dieses Piratenumfelds, die halt überhaupt nicht verstehen, was mich oder was andere Personen umtreibt. Also insofern nehme ich das tatsächlich als andere Welt wahr, was aber nicht bedeutet, dass man Twitter ausblenden muss, weil die beiden ergänzen sich ja in irgendeiner Form. Ja, Dankeschön an euch. Vielleicht hat Carsten noch eine dritte Möglichkeit außer Acht gelassen. Die gute und die böse. Und die dritte wäre jemand ist überhaupt nicht klar, dass er einer von ihm als normal empfundene Kommunikation Dinge anrichtet, die Assad sehr schön beschrieben hat. Also eher ein Appell an mich selbst als Randnotiz. Und vielleicht auch an jemand anders, wenn er zuhört. Jo, gibt es denn weitere Fragen oder Beiträge an den Bundesvorstand? Wenn das nicht der Fall ist, können wir den Spieß ja mal umdrehen. Lieber Bufo, habt ihr denn Fragen an die Basis? Ich hätte doch noch eine ganz kurze Frage. Am Donnerstag ist ja noch ein Grill angekündigt worden. Kommt Seko da und Christoph vielleicht? So ganz ungegrillt will doch keiner zum BPT. Also ungegrillt ist jetzt nur mäßig richtig oder nur bedingt richtig in Anbetracht der parteilichen Vergangenheit. Aber ich weiß es noch nicht. Ich habe im Augenblick noch etwas zu klären und sehe das dann. Eigentlich bin ich am Donnerstag nochmal unterwegs und am Donnerstag, am Freitagnachmittag dann auf dem Weg zum BPT. Also kann ich es im Augenblick noch nicht sagen. Müssen wir noch offen lassen. Christos, glaube ich, wird nicht kommen, weil Christos, wenn überhaupt, dann auf dem Rückweg aus Griechenland Richtung Heimat ist und ich gehe mal davon aus, da kein Mumble hat. Aber das müsste man ihn selber fragen, beziehungsweise müsste man gucken, ob er auf die entsprechende Mail, die er gekriegt hat, nicht gesehen hat, bis dahin antwortet. Aber für mich kann ich es leider noch nicht sagen. Also soweit ich weiß, ist Christoph da tatsächlich noch unterwegs. Abgesehen davon, wir haben am Donnerstag auch Bundesvorstandssitzung. Da müssen wir mal gucken, wie wir das zusammenknoten, ne? Wenn. Also die Sitzung habe ich fest eingeplant, diesmal auch ohne Zeitverschiebung. Das heißt, toi toi. Das freut jetzt ganz besonders. Ja, es hat schon durchaus einen Vorteil, in der gleichen Zeitzone und in der gleichen Welt zu leben. Okay, die Frage von Bim war, haben wir Fragen an die anwesenden Basismitglieder? Genau. Ja, mal gucken, wer so da ist, ne? Och, ich schmeiß mal einfach was in den Raum. Wir haben hier im Wiki diese wunderschöne Übersicht über die AGs. Und da steht ja bei vielen AGs, dass sie momentan ruhen. Sie sind ein bisschen verwaist. Es passiert da nichts. Gibt es denn unter den anwesenden Menschen, die sich vorstellen können, eine solche AG mit Elan und Schwung wieder zu beleben und mit Leben zu befüllen? Freiwillige vor. Hier und jetzt. Ja, es geht nur um sich vorstellen können, vorläufig. Ich habe aber ein gutes Gedächtnis, das sage ich gleich. Yoshi, sag mal was. Genau, man sollte sich aber vorher entstummen. Ja, natürlich, eine AG, beste von Welt, kennt jeder. Neben der AG Kalender, die uns diese schönen Kalender hier gemacht hat und ich das einzige Mitglied bin, das ist das Aktive, gibt es auch noch die AG Familie, für die ich immer Werbung mache. Ne? Die Leute sind alle in Mandate abgehauen. Natürlich dann wenig Zeit zum Mithelfen und ich suche immer noch fleißige Mithelfer. Na guck, da haben wir doch schon mal einen, der Dinge tut und gerne Unterstützung möchte. Wer von euch könnte denn? Sie schreien immer und laufen zu mir. Ich bin leider immer zu blind dafür. Ja, Bastian, hopp. Naja, ich habe ja noch kein Wort erhalten. Ja, also wenn es jetzt um die Frage von Astrid geht, bitteschön. Naja, also ich habe ja irgendwie was mit AGs zu tun und die Frage könnte ich natürlich weitergeben. Es gibt, glaube ich, zwei Gründe, weswegen das nicht so läuft. Erstens nach wie vor so eine gewisse Sinnlosigkeit. Also es ist eine ganz persönliche Empfindung von manchen. Ich sehe das überhaupt gar nicht so. In der AG-Arbeit, was dann rauskommt und was dann transportiert wird, da wurde ja auch schon hin und wieder was gesagt, was wir in der Zukunft machen müssen, auch dieser hier am Sonntag. Ja, und dann gibt es natürlich noch das Problem, dass Menschen wissen müssen, Politik ist ein Bohren von entsetzlich dicken Brettern. Das heißt, heute kommen, morgen Erfolg ist nicht. Man muss sich da schon ein bisschen Zeit nehmen für. Und das ist, glaube ich, die Enttäuschungsachse, die wir ein bisschen uns herschieben. Ich kann nur sagen, es lohnt sich dennoch. Die Frage ist nur, wie viel Geduld man hat. Wenn ich mal so überlege, AG Wirtschaft, ne, wisst ihr schon, 2010 haben wir das erste Mal versucht, unsere, sagen wir mal, Themen einzubringen in Bingen. Und Lampertheim war 2016, ein bisschen viel später. Und dann wurden die dann endlich abgestimmt. Das ist natürlich so ein Extrembeispiel. Wenn wir da Beschleunigung schaffen, dass die Menschen Feedback bekommen, dass die Menschen gutiert werden für ihre Arbeit, glaube ich, geht es auch viel schneller. Und ich habe so einen Hoffnungsschimmer, dass das im nächsten Amtsjahr, muss man jetzt sagen, besser wird. Und dass mehr Gelegenheiten geschaffen werden, dass Menschen, die sich für Politik interessieren und Dinge tun wollen, gehört werden. Und deswegen, ja, die Aufrufe war völlig richtig. Wer kann sich unter diesen etwas verbesserten Bedingungen vorstellen, mitzumachen? Das wird ja hier auch Gott sei Dank aufgezeichnet. Vielleicht kann jemand ja auch sich melden in der Nachschau. Ich bin gerne behilflich, irgendwie, sage ich mal, Dinge zu bewirken, also den Weg freizuräumen, wenn es da Hindernisse gibt, andere wahrscheinlich auch. Aber liebe Leute, ohne Engagement in der Politik geht nun gar nichts. Ob das jetzt AG heißt oder wie auch immer, ist die Wurst. Hauptsache, es ist eine Gruppe, die darauf achtet, dass sie für längere Zeit zur Zusammenarbeit was oder in der Zusammenarbeit was tun möchte, nicht nur für 5 Minuten. Wenn wir das hinbekommen, sind wir einen Riesenschritt weiter. Ich glaube, das geht auch, wenn alle ein bisschen wollen. Dankeschön, Bastian. Vielleicht die Anmerkung, was jetzt Nutzlosigkeit anbetrifft. Jeder, der in einer der aktiven AGs mitarbeitet, hat dem hat auch schon Anträge zum BPT gestellt. Teilweise wird das ja auch mitkommuniziert. Also ganz umsonst ist es nachvollziehbar, auf keinen Fall. Was die Frage noch von Astrid anbetrifft, die jetzt gerade verschwunden ist, aber hier an die Anwesenden. Ich habe schon vor einigen Monaten Kontakt gehabt mit Captain Leto. Die ist derzeit die Beauftragte für Flüchtlings- und Migrationspolitik. Wir stehen da auch im Gespräch, ob wir uns das teilen, diese Beauftragung und dergleichen mehr. Allerdings habe ich gesagt, es wäre sehr sinnvoll, wenn wir ein Team bilden, gerade weil eine AG programmbildend sein sollte. Demzufolge macht es auch keinen Sinn, dass da ein oder zwei Hanseln hier irgendwelche Programmentwicklungen machen. Also wer in diesem Bereich Interesse hat, diejenigen, die sich da schon zurückgemeldet haben bei mir, müssen sich natürlich nicht mehr melden. Die können sich dann gerne mit mir in Verbindung setzen, dass wir uns mal überlegen, ob wir in dieser Richtung was machen. Entschuldigung für den persönlichen Beitrag und jetzt bin ich wieder der Moderator. Gibt es zur Frage von Astrid AGs denn noch Beiträge? Haben wir nicht, dann wollte die Hermi eine Frage stellen. Ja, ich habe ja tatsächlich eine Frage, und wo wir gerade vorhin schon am eingangs dabei waren, Resümee zu ziehen, würde ich die Frage von Bastian gerne mal irgendwie an die zuhörende Basis zurückgeben. Ich hatte ja schon irgendwie vor meinem Eintrag ins Kandidatenportal eine Feedback-Seite auf meiner Wiki-Seite verlinkt und habe immer wieder mal Leute gebeten, mir einfach Feedback zu geben, was ich gut gemacht habe, was ich schlecht gemacht habe oder irgendwie sonstiges an Lob, Kritik und Anmerkungen dazu hinterlassen. Haben auch einige Leute getan, das hat mich sehr gefreut. Aber was ist denn so euer Fazit? Was war im letzten Jahr gut und was war im letzten Jahr schlecht? Also bevor das jetzt Romane werden, vielleicht jeder nur einen Punkt, bitte. Darf ich was sagen? Du bist der Moderator. Du darfst vor allen anderen sprechen. Ja gut, aber ich bin ein höflicher Mensch. Also ich bin ja relativ eng dran bei euch von der Arbeit her. Was mir sehr gut gefallen hat, das war, dass bestehende Strukturen oder Strukturen, die gewachsen sind, auch respektiert wurden. Dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass man etwas vielleicht für besser finden kann, aber deswegen nicht automatisch das gleich einführt, sondern erstmal schaut, was hat man und wie entwickelt man das fort, oder wenn es eben schief läuft, nach entsprechender Klärung und Diskussion mit den Beteiligten, dann macht man halt was Neues, was ja sehr wenig war. Das hat dieser Bundesvorstand aus meiner Sicht sehr gut gemacht und das sollte jeder andere Bundesvorstand in der Zukunft genauso machen. Hermi, du hast es auch schon angesprochen, was nicht so gut gelaufen ist, dass Dinge teilweise umsonst gemacht werden. Das hat viele Ursachen, zum Teil auch die Überlastung, aber man könnte einen Teil davon ein Stück weit abstellen, indem man nämlich, wenn man eine gute Idee hat, vielleicht auch mal in der Umsetzung erstmal ganz zu Ende denkt, weil doch das eine oder andere war, was, wenn es am Anfang schon durchdacht worden wäre, entweder mit weniger Aufwand oder mit mehr Erfolg hätte dann realisiert werden können. Aber ich denke, das ist ein Workflow, der sich dann noch geben wird. Insgesamt von der Arbeit her, das waren jetzt diese Schaffung von Strukturen, gibt es da nicht mehr viel zu sagen. Zu verbessern gibt es viel, was allerdings aus meiner Sicht ein Stück weit fehlt. Das lässt sich allerdings auch nicht von oben nach unten verordnen. Das ist sowas, was ich einfach mal Spirit nenne. Dass man sagt, Seko hat es vorhin gemeinsame Ziele genannt, das kann man als ein Argument nehmen, das kann man auch als ein Gefühl nehmen. Aber ich glaube, wir können langfristig keine Wähler gewinnen, wenn wir nicht von uns selber überzeugt sind und womit wir wieder bei den Strukturen sind. Wenn wir in zunehmend kleineren Einheiten viel zu viele Kapazitäten binden, dadurch, dass wir überorganisiert sind, dass wir überdimensionierte Strukturen unterhalten, dann schmälern wir unsere sonstigen Kapazitäten für die politische Arbeit zu stark. Also da sollte man aus meiner Sicht künftig ein bisschen was optimieren. So viel von der Basis. Bastian, du auch Basis, gell? Ja, sicher doch. Und wenn du so einen langen, dann mache ich das auch. Also nein, nicht so lang. Aber ein Trigger hast du natürlich wieder benutzt, das ist Spirit. Ja, und ich bin so ein Mensch, der da immer nach sucht. Also natürlich kann man sich zerfasern in Strukturen und wir wissen ja alle, wenn irgendwas neu aufgebaut wird, dann muss jetzt mal die Struktur, die Geschäftsordnung, weiß ich was, alles ganz besonders genau stimmen. Das ist eigentlich nur Beiwerk. Wie schaffen wir es, Spirit zu verbreiten, also das gemeinsame Wollen, dass wir an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten. Da würde ich mir viel mehr wünschen. Und das, was auch letztendlich, ich habe da so ein bisschen gepöbelt, Anfang des Jahres versprochen worden ist, dass wir so diese 14-tägige allgemeine Politikrunde haben, in dem wir offen über Fragen reden, strukturiert, indem es eine Agenda gibt, über die wir uns über Politik, anstehende Politikfelder, was auch immer unterhalten, wie das mal so früher TM war. Erinnert euch noch alle, da gab es noch Telefonkonferenzen und da gab es dann dieses Politikforum. Da haben wir tatsächlich darüber geredet, hey, was liegt an und wie können wir da was tun und wie können wir uns da auch entsprechend vorbereiten, wenn man das sage ich mal, strukturiert macht, indem man ein Thema vorgibt. 14 Tage ist natürlich schon wieder sehr mutig, aber lass es einmal im Monat sein, ist ja immer mehr als nichts, haben wir nicht geschafft. Wurde groß und breit angekündigt. Ich habe gesagt, ich mache das. Dann gab es natürlich sofort jemand, der sagt, nee, ich mache das. Dann sage ich, dann mach du das. Aber ich wünschte mir das, dass wir wieder zurückfinden zu dem gemeinsamen politischen Diskurs, den wir so dringend brauchen und der auch strukturiert führt wird mit einem Ergebnis. Das heißt, nach einer Stunde Diskussion, von mir aus nach 2 Stunden Diskussion, gibt es ein Ergebnis, dass man sagt, wir haben jetzt nicht 2 Stunden geplappert und da kam nichts bei raus, sondern wir haben in der Diskussion zu einem Ergebnis gefunden und jetzt versuchen wir das irgendwo zu platzieren, um umzusetzen. Das fehlt mir wirklich hier und das würde ich mir sehr viel wünschen für die Zukunft. Danke. Dankeschön, Bastian. Isan, bitte. Hallo. Zuerst mal muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dem Vorstand unheimlich dankbar dafür, was ihr jetzt in den vergangenen 2 Jahren geschafft habt und dass ihr da Ruhe reingebracht habt und dass das alles so friedlich gelaufen ist. Das finde ich ganz toll und ich bin euch da sehr, sehr dankbar. Das vorweg. Wenn ich also jetzt was anbringe, ist das keine Kritik an euch, sondern nur eine Anregung. Was mir in der letzten Zeit ein bisschen gefehlt hat, das ist einfach das Menschliche. Wir sind zu sehr nüchtern, zu sachlich geworden. Wir haben das Menschliche vergessen und eigentlich wollen wir Wähler draußen mitnehmen und die wollen menschlich angesprochen werden. Ich selber bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Ich verlange jetzt gar nicht, dass wir alle mit Taschentüchern rennen und beim Gerät lassen oder lassen. Anfang, aber mehr Gefühl, bisschen mehr Emotion, gar nicht verkehrt. Entschuldigung. Dankeschön, Isan. Gibt es weitere Antworten an den Bufo? Gut, wenn das nicht der Fall ist, habt ihr denn noch weitere Fragen? Die von der Hermi, die hat ja ganz gut weitergeführt. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass wir 42 Zuhörer im Raum haben, bei denen ich mir zumindest teilweise ganz sicher bin, dass sie jede Menge Kritik vorzubringen hätten, das manchmal auch tun, auf welchem Wege auch immer. Also dann traut euch doch mal hier ran. Also, ja, vielleicht, Hermi, ist das das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, dass es leichter ist, einen Tweet abzuschicken, als jemand in Real Life oder Mumble Kritik tatsächlich zu formulieren, jemandem gegenüber. Es ist immer leichter, einem Gefühl irgendwie Ausdruck zu verleihen, als es mal bis zu Ende zu denken. Die AfD, die hat einen Teil ihres Erfolgs darauf basiert. Und damit jetzt keiner kommt, ich meine keine politische Vergleichung jetzt zu einigen Piraten hier, sondern eine methodische oder Verhalten her. Aber in der Tat, ja. Hermi hat es zu Recht gesagt, hier sitzen viele Leute, das sind nicht die Passivsten. Die Aktivsten haben sich schon gemeldet, zumindest zum Teil. Möchte denn noch jemand dem Bufo etwas sagen? Sitzen ja auch viele andere hier. Es geht ja nicht nur an den Bufo, sondern an uns alle hier. Das ist ja immer angesprochen worden. Der Spirit, der kann nur gemeinsam gelebt werden. Bastian, bitteschön. Ja, nur so ein Hinweis. Das ist blöd mit diesen zuhörenden Geschichte, weil die sind alles stumm geschaltet. Du weißt ja, wenn wir alle in einem Raum wären, TM, dann könnten wir mal ganz böse von oben abfragen. Das ist hier dann so eine Stresssituation für die, die vorne sind. Aber ich würde sie abfragen. Ich würde Leute abfragen, die hier sind. Die kennen wir alle eigentlich über viele, viele Jahre. Du, ich, der Bundesvorstand, die kennen wir alle und die sagen nichts. Also Leute, seid doch mal ein bisschen mutig und kommt hier hoch und sagt mal was mit dem ganzen Thema, was euch bewegt. Oder irgendeiner muss jetzt hier mal die Zuhörenden einfach zwangsweise entschen und dann fragen wir die einfach ab, ob die im Kanal sind oder nicht. Dann weißt du, warum ich das nicht machen werde? Ganz einfach. Wir sind als Piratenpartei sind wir eine Mitmachpartei. Und die Freiheit jedes Menschen umfasst auch den freien Willen zu sagen, ich sitze jetzt hier nur drin und konsumiere, schaue nebenher fern oder was auch immer. Ich denke nicht, dass man mitmachen wollen von oben nach unten verordnen kann. Und diese Zwangssituation, die wäre dann schon der Erste, der etwas sagen möchte, der kann es sagen. Es wird dann idealerweise auch gehört. Übrigens auch ein ganz großes Thema von uns. Oder eben nicht. Dann sollte er sich aber nicht beschweren, wenn er dann nicht in diesem Maße gehört wird oder dann rumschreit, wenn er dann entsprechend ignoriert wird. Also deswegen nein. Der Bauerjub möchte was sagen. Oder Seko, wolltest du noch eine Anmerkung machen? Ja, ich wollte dir an dieser Stelle explizit zustimmen. Also nee, machen wir nicht. Wir zerren hier niemand ans Mikro und sagen, los, jetzt sag mal was. Das ist nicht unser Stil. Nee, muss nicht sein. Aber der Bauerjub, der möchte was sagen. Ja, wollte ich eigentlich letzte Woche schon, aber das Windows-Update hat mir die Konfiguration zerschossen. Und zwar, Seko, du hast ja relativ überschaubare Unterstützung im Wiki. Wollte ich mal erstmal wissen, ob das irgendwie Angst macht und wenn ja, wie du dagegen vorgehen willst und ob du irgendwie erklären kannst, wie das sein kann, dass das so dürftig aussieht. Ich habe keine Ahnung, was für Unterstützung ich im Wiki habe. Mir ist es relativ wurscht. Entscheidend ist der Bundesparteitag. Die Stimmen, die dort abgegeben werden, werden gezählt. Und alles andere ist Schaumschlägerei am Rande. Also ich habe diese Schwertlisten, die es im Wiki schon seit ich das Wiki kenne, gibt, immer abgelehnt. Warum ich jetzt eine habe, weiß ich nicht so ganz genau. Und ganz ehrlich, braucht kein Mensch. Das ist eine Antwort. Dankeschön. So, gibt es denn weitere Fragen von der Basis, von dem Bufo, von wem auch immer? Wenn es keine Fragen gibt, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass der Spirit einer Partei nicht unwichtig wäre. Vielleicht habt ihr ja so ein schnelles Bild. Was seht ihr, wenn ihr das Wort Piratiker Spirit hört? Was ist gut, was ist schlecht? Wohin sollte man gehen? Ist alles gut? Was meint ihr? Ich habe ein Bild und zwar habe ich vorhin im Pressespiegel gelesen, gibt es eine Veröffentlichung über die Arbeit der Fraktion in Berlin, ich glaube, Tagesspiegel, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Und die Headline war, sie hatten die Pest an Bord. Und als ich diese Headline gelesen habe, war mein erstes Bild, ja, aber sie hatten, also Vergangenheitsform und jetzt nicht mehr. Und jetzt liegt es an uns, das frei gewordene Schiff wieder mit Leben zu füllen und Segel zu setzen und Kurs aufzunehmen. Also das ist ein Bild, das mir aus meiner Sicht so durchaus positiv darstellen könnte. Da hätte ich doch gleich die Frage an dich, Seiko, was siehst du denn als Pest? Also was ist denn da weg, was jetzt uns befreit? Erklär doch mal. Vergiss es. Nee, danke. Keine. Das musste ja kommen. Ich wollte nur eine Frage stellen. Ich denke, ich darf Fragen stellen hier. Ja, du kannst Fragen stellen. Fühl dich gegrillt. Nein, du kannst Fragen stellen und ich gebe dir eine Antwort. Erinnere dich einfach an die vergangenen Diskussionen und ich bin mir absolut sicher, dir wird einfallen, was da gemeint sein könnte. Und wenn nicht, dann frag jemanden, der sich intensiver damit beschäftigt hat, möglicherweise kann der dir sagen, was Secor wohl meint. Schade, dass du mir keine Auskunft gibst. Warum soll man dich eigentlich fragen, wenn du keine Antworten gibst? Naja, es war eine Antwort auf eine Frage. Und was drin ist, das kann dann jeder für sich selber rausziehen. Bestenfalls, du möchtest was sagen. Ja, einen Abend zusammen. Zum Wort Spirit fallen mir eigentlich zwei Sachen ein. Dass wir vielleicht auch mit dem Gedanken spielen sollten, verstärkt charismatische Leute nach vorne zu bringen, ist ein Ding. Und die zweite Geschichte, also Spirit hört sich für mich so ein bisschen abstrakt an, aber ich glaube einfach, dass wir gute Ideen und Aktionen brauchen und das ist den Spirit, den ich mir als Pirat wünsche. Dankeschön. Jetzt kommen wir langsam in den Endspurt und da kommen die Beiträge. Danebot, bitte sehr. Ja, wir hatten die Pest an Bord. Das ist jetzt eine Aussage, die nicht von Seekor stammte, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern irgendwo in der Presse gestanden hat. Das heißt, derjenige, der wissen möchte, wer die Pest an Bord gewesen ist, der sollte dann den Redakteur fragen oder die Zeitung, die das gedruckt hat und nicht irgendjemand anders. Dankeschön. Isan. Mein piratiger Spirit sieht so aus, dass wir wieder mehr provozieren, dass wir witzige Ideen reinbringen, über die die Leute reden. Ob die jetzt immer politisch hundertprozentig korrekt sind, ist völlig egal. Aber wir müssen einfach wieder leben. Wir müssen provozieren und witzig sein und die Leute ansprechen. Das ist mein piratiges Vorstellungsbild. Also ich finde, dass derzeit die einzige Motivation eigentlich fast von außen nur kommt, wenn dann wieder wie diese Woche irgendwelche CDU-Innenminister Ausdehnung der Vorratsdatenspeicherung, Gesichtserkennung an Bahnhöfen und so Zeug fordern, dann ist schon ein bisschen die Motivation da. Also von Wahlergebnissen sieht natürlich gerade nicht so gut aus. Das ist irgendwie aber dann was halt immer wieder ein bisschen antreibt. Ja, ich meine, Sebastian, wenn man Politik nur von einem Umfrageergebnis zum anderen schielend macht, dann ist man halt wahrscheinlich am Ende doch unter denen, die verzweifelt aufgeben. Und deswegen schätze ich so Leute wie dich, die einfach da sind und sagen, hey, im Augenblick macht es wenig Spaß, wenn man sich die nackten Ergebnisse anschaut, aber die Aufgabe, die wir haben, ist da, die ist wichtig und demzufolge bleiben wir dabei und machen weiter. Ja. Ergänzen vielleicht, wenn man sich hier so in der Runde umschaut, die meisten, die ich hier sehe, die kenne ich schon länger als ein Jahr. Das ist ja schon mal was. Bastian, bitte. Naja, Spirit und Dinge und also reaktiv zu sein, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Und reaktiv tätig zu sein, heißt, das Ereignis ist schon längst an uns vorbeigelaufen, dann sagen wir noch was dazu, was uns nicht gefallen hat und so. Das wird ja gar nicht mehr wahrgenommen. Das Proaktive wäre wichtiger und ich glaube, dass wir überhaupt gar kein Problem haben, eine aufgeklärte Community darzustellen, warum wir wichtig sind. Ich glaube auch, hier ist keiner, wenn ich mal so in die Gründe gucke, keiner, der zweifelt daran, dass wir wichtig sind, aufgrund der Themen, die sich bieten. Da kann sich ja jeder noch was aussuchen, aber du kannst doch den ganzen Tag nur, oh mein Gott schreien. Also Themen haben wir genug. Der Punkt ist, wir bringen was rüber, wir bringen was proaktiv rüber. Wie können wir uns so darstellen, dass die Leute uns ernst nehmen? Witzige Aktionen ja immer gerne, aber die Aktion um der witzigen Aktion willen ist auch nicht wirklich spannend. Was wir nicht geschafft haben, sage ich, ich wiederhole das nochmal, was wir nicht geschafft haben, was wir vielleicht jetzt irgendwie ernsthaft mal anpacken sollten, ist der Diskurs. Wir haben uns von dem Diskurs über Politik immer gedrückt. Wir haben es auf Software-Tools abgeschoben. Wir haben nicht miteinander geredet über Politik. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Höchstens mal ansatzweise auf dem Bundesparteitag, aber dennoch noch sehr kurz, weil wir haben ja keine Zeit. Also da müssen wir mal ein bisschen nacharbeiten, glaube ich. Das ist in anderen Parteien irgendwie anders üblich. Aber lasst uns Ebenen finden dafür, wie wir Politik diskutieren in breiter Öffentlichkeit. Wir haben ein wunderbares Mittel, nennt sich Mumble. Das, heute sind wir gerade 49, gestern waren wir so 80, 90. Wir haben jetzt Sessions erlebt mit 800 Leuten. Also funktionieren, technisch funktioniert das. Und es kann auch nur jeder einmal am Mikrofon sprechen oder nein, einer kann gleichzeitig am Mikrofon sprechen. So. Lasst uns das doch mal organisieren. Lasst uns da doch mal diese Diskurse organisieren, damit die Leute auch nicht nur politisiert zu sein entscheiden, sondern auch politisiert werden und auch sich politisch ausdrücken können. Das fehlt uns völlig. Liebe Leute, wir diskutieren nicht. Und das ist sozusagen unser Auftrag vom Grundgesetz her. Ich will nicht pathetisch werden, aber das ist halt das, was wir machen müssen, was wir anstoßen müssen. Lasst uns das doch mal bitte in der nächsten Amtszeit probieren. Dankeschön. Ja, dankeschön. Vielleicht kann es ja jeder für sich selber mal überlegen. Ich habe in manchen Arbeitsgruppen, natürlich, da waren alle einverstanden, haben wir gesagt, wenn wir über Organisatorisches diskutieren, darf das die Zeit nicht überschreiten, die wir politisch diskutieren. Einfach nur mal so für sich selber zu prüfen, wie kann man eventuell so ein vernünftiges Verhältnis zwischen der nötigen Selbstverwaltung und dem, weswegen wir jetzt alle zusammensitzen, erreichen. Ja, wir hatten eigentlich ein sehr schönes Thema jetzt zum Schluss. Wollen wir noch ein anderes anschneiden? Gibt es noch weitere Beiträge? Wir haben 9:05. Jetzt bist du aber in einer anderen Zeitzone. 9:05 Greenwich Time, Entschuldigung. Okay, aber abgesehen von der Zeitzonenproblematik, möchte jemand noch etwas sagen? Okay, wenn das nicht der Fall ist, möchte ich mich auch an der Stelle... Ah, die Kyra kommt noch. Bitte sehr. Danke für diese Sprechstunde, weil die war mal wieder anregend und da nicht lähmend und sonst irgendwie, wie sie manchmal ist. Und das finde ich schön. Ich finde es auch schön, dass die jetzt vor der Wahl noch war, dass das vielleicht gibt es dem einen oder anderen zu denken und nimmt was mit. Danke an alle. Danke, Kira. Und an dieser Stelle auch Dankeschön, dass du sehr regelmäßig und sehr zufällig gemeinsam mit dem Bauerjob dafür sorgst, dass das im Hintergrund läuft. Danke auch an den abwesenden Sebastian, der das im letzten halben Jahr schwerpunktmäßig hier gemacht hat. Wir teilen uns das Jahr. Hat Spaß gemacht und ja, ich freue mich, die meisten von euch auf dem BPT zu sehen. Sekor, ich vermute mal ganz stark, die Verabschiedung der letzten BUFO-Sprechstunde und die Schließung der Sitzung möchtest du machen. Aber ausgesprochen gerne. Ich möchte mich bei dir bedanken, natürlich auch bei Kira, Sebastian und Bauer Jupp für die Unterstützung. Ohne euch wäre dieses Format so in der Form nicht machbar, nicht realisierbar gewesen. Ich möchte mich bei den Leuten bedanken, die hier konstruktiv mitdiskutiert haben. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die mich ausgehalten haben, wenn ich zwischendurch mal übellaunig war, was durchaus auch vorgekommen ist, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Es war ein interessantes Jahr, es waren interessante Gespräche, es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die Zukunft. Für heute schönen herzlichen Dank an alle und allen zusammen. Einen schönen Abend darf ich ergänzen. Damit sind wir am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Gute Nacht. Vielen Dank und bis nächstes Wochenende. Ciao, ciao. Und die laufenden Aufnahmen werden jetzt bitte gestoppt. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.